7 Kilometer südlich von Scarborough grub er einen ehemals an einem See gelegenen Platz aus, der über 300 Jahre immer wieder von Jägern und Sammlern aufgesucht und zum Teil auch dauerhaft besiedelt wurde. Man rechnet sie der in Nordeuropa verbreiteten Maglemose-Kultur zu. Da der verlandende See eine gute Feuchtbodenerhaltung bot, fand sich organisches Material im Überfluss. Holzplattformen, die in den See reichten, Paddel, Harpunen, verschiedenste Werkzeuge und Geräte in Hülle und Fülle zeigten, hier lebten Menschen bestens angepasst an eine sehr reiche Umwelt. Neben Knochen von Auerochsen, Elchen und Wildschweinen fielen zahlreiche Reh- und Rotwildknochen auf. Darunter entdeckte Clark 21 Schädel mit Hirschgeweih oder deren Fragmente, die er als Geweihmasken interpretierte. Spätere Ausgrabungen förderten in Starkar weitere Exemplare zutage. Auch an Orten wie Berlin-Biesdorf, Bedburg-Königshofen oder Hohenviecheln machten Archäologen Rothirschfunde, die sie als aus dem frühen Mesolithikum stammende Masken oder Kappen identifizieren zu können glaubten. Clark sah 2 Deutungsoptionen. Die bearbeiteten Geweihe könnten ins Arsenal damaliger Jäger gehören. Diese nutzten sie, um sich zu tarnen, wenn sie auf die Pirsch gingen. Oder sie entstammten dem rituell-religiösen Kontext. Dass Geweihe im Kult, etwa für rituelle Tänze, eingesetzt werden, kennt man aus vielen Kulturen rund um den Globus. Nicht wenige dieser Deer Dances werden noch heute, wenn auch meist folkloristisch, praktiziert. Etwa bei manchen Native Americans oder in Großbritannien wie der Abbots Bromley Horn Dance in Staffordshire in England zeigt. Mit der Zeit kam eine 3. Deutung hinzu. Die Geweihe könnten als Trophäen oder auf Holzpfählen platziert als Standarte oder Kultpfahl fungiert haben.